Keine Chance, nicht die geringste Chance gegen uns. Die Schwerter schwingen, während wir hier singen und schlagen die nächste Schlacht. Und schlagen die nächste Schlacht.